Das Wort ward Fleisch und wohnet in der Welt. Das Licht der Welt bestrahlt den Kreis der Erde. Der große Gottessohn verlässt des Himmels Thron und seiner Majestät gefällt. Ein kleines Menschenkind zu werden. Tag, wer nur gedenken kann, der König wird ein Untertan, der Herr erscheinet als ein Knecht und wird dem menschlichen Geschlecht, o süßes Wort,